الرحمن الرحيم، الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، wir werden uns mit diesem Vortrag inshallah mit der Geschichte des Fiqh beschäftigen, inshallah, was ist die Bedeutung von Al-Fiqh und die Entstehung der Madhahib von der Hanafi, Shafi, Malik, der Hanabila, werden wir inshallah die Chronik verfolgen und einige andere Punkte. Und na, die Definition von Al-Fiqh ist Al-Fahm. Die Definition von Al-Fiqh ist Al-Fahm. Ich schreibe das hin, inshallah. Al-Fiqh ist gleich Al-Fahm. Yani das Verstehen. Al-Fiqh, Al-Fahm, das Verstehen. Vielleicht erkennt man das nicht so gut. Ich schreibe es mal unten drunter nochmal. Wie zum Beispiel in Sura 11, Vers 91. Das Volk von Shu'aib a.s. sagte: Wir verstehen. La yafqahun, Shu'aib, wir verstehen nicht viel von dem, was du sagst. طيب. Nach der Ansicht von Ibn al-Qayyim rahimullah war Al-Fiqh das Begreifen von schweren Dingen. طيب. Und Allahs Aussage in Surah 9, Vers 122, das ist jetzt eine andere Sache, aber die ist auch wichtig zu erwähnen. Es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken. Wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken würde, um mehr vom Dien zu lernen. Da sagen die Ahlul Ilm, dass es verpflichtend ist, dass ein Volk jemanden vorausschickt, der den Dien lernt. Ja, sofern der Bedarf besteht, also eine Handlung der Fard al-Kifaya. Und Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt einen Hadith, der ist überliefert in Al-Bukhari und Muslim. Man yuridullahu khayran yufaqihu fi d-din. Also ich habe den Hadith noch so im Kopf, aber ich weiß nicht genau, ob das der genaue Wortlaut war. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, eine Person, die Allah Gutes will, den lässt er die Religion verstehen. Yufaqihu, yani Fiqh fi d-din. Den gibt der Fiqh im Dien. Dieser Hadith ist in Bukhari und Muslim. Yani er lässt ihm die Religion verstehen. Das heißt, Al-Fiqh bedeutet verstehen. طيب. Und früher war mit Fiqh der gesamte Dien gemeint. Der gesamte Dien gemeint. Und bis zum 3. Jahrhundert, also bis zum 3. Jahrhundert und ab Imam Ahmed rahimullah seiner Zeit, wurde Fiqh dann verstanden unter das Gebet, das Zikr, das Strafgesetz und diese Sachen. Yani. Aber davor war Fiqh der gesamte Dien gemeint. Tayyib. Okay, jetzt kommen wir. Jetzt schreibe ich die Bedeutung von Fiqh auf, also in der deutschen Bedeutung sozusagen. So, das ist die Definition von El-Fiqh, die Kenntnis der praxisbezogenen Bestimmungen anhand der ihnen zugrunde liegenden detaillierten Belege. Achso, das habe ich noch vergessen zu sagen. Zugrunde liegende. Das Detaillierte kommt zwischen den beiden. Okay, das ist die Bedeutung von El-Fuk. So. Jetzt erwähnen wir noch, inshallah, die Definition von El-Hukum im Fuk. Die Definition von Al-Hukm im Fiqh. Al-Hukm im Fiqh bedeutet die Aussagen, die mit den Taten der Mukallifun zu tun haben. Wer sind die Mukallifun? Mukallifun ist jeder, der zur Rechenschaft gezogen werden kann, sozusagen. Zum Beispiel ein Kind ist das nicht. Oder ein Geistesgestörter ist es nicht. Oder ein Schlafender ist es nicht. Und so weiter und so weiter. Jemand, der die Geschlechtsreife erreicht hat. Und dessen Verstand nicht irgendwie benebelt ist. Und der ist ein Mukallaf sozusagen. Tayyip. Jetzt kommen wir schon gleich zu dem Senet zwischen dem Madhahib und den Sahaba. Also die Kette zwischen dem Madhahib und den Sahaba. Und schauen uns inshallah die wissenschaftliche oder die Wissenschaft der Chronik des Fiqh. Ja, nimmt andere Worte, die Geschichte des Fiqh schauen wir uns dann inshallah an. Und der Fiqh wurde größtenteils mündlich überliefert. Und na, Imam Ahmed, rahimullah, hat mit seiner Aussage Abu Dawud gemeint, wo er meinte, nimm nicht von mir, sondern nimm von da, von wo ich genommen habe. Diese Aussage ist ja eigentlich bekannt. Er sagte zu Abu, und zu wem sagte das? Er sagte das zu Abu Dawud. Rahimullah, Abu Dawud ist bekannt. Sein Werk Abu Dawud ist ein Hadith-Sammlung. Und zu so jemanden sagte er, nimm nicht von mir, sondern nimm von wo ich genommen habe. Weil die meisten der Menschen sind gar nicht in der Lage, einen Delil zu verstehen. Die meisten der Menschen sind nicht in der Lage, einen Delil zu verstehen. Tayyip. In Sura 21, Vers 7, das schreibe ich noch hin, inshallah. Fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr nicht wisst. Wer sind diese Leute? Wer sind Ahlul Dhikr? Das sind die Gelehrten. Und wer waren hier angesprochen in erster Linie? Die Sahaba, radiallahu anhum, ajma'in. Es gab hunderttausende Sahaba. Aber Ibn Hazm, rahimullah, sagte, von 130 von ihnen erreichten uns Fatawa. Das heißt, die wenigsten Sahaba haben Fatawa gegeben. Ibn Hazm, rahimullah, teilte sie in drei Gruppen. Die erste Gruppe, die Sahaba, die viel Fatawa gegeben haben. Und die schreibe ich auf, inshallah. Also die erste Gruppe sozusagen, Sahaba, die viel Fatwa gegeben haben. Also diese Auflistung ist von Ibn Hazm al-Andalusi, der bekannte Gelehrte, rahimahullah. Und er zählt sieben Sahaba auf. Was bedeutet eine Fatwa überhaupt? Ein Fatwa ist sozusagen ein Rechtsgutachten. Zum Beispiel, ich gehe zu einem Scheich und ich frage ihn: Ja, Scheich, wie ist das Hukum, das Urteil von Alkohol trinken oder sowas? Und er sagte, das ist Haram, das ist eine Fatwa, so gesehen, so ungefähr, ja. Der erste, den er aufzählte, also ich habe mal hier eins, alles unterstrichen. Der erste war Abdullah ibn Mas'ud und da war in Kufa, yani Irak. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, Nummer 1 in Kufa, und Kufa ist eine Stadt in Irak. Warum ist es so wichtig, dass wir die Städte auch aufzählen? Weil damit wir sehen, zum Beispiel Abu Hanifa rahimullah, aus welcher Stadt war er? Aus Irak. Das heißt, dass der Fiqh von Abu Hanifa dem Fiqh von Ibn Mas'ud ähnelt, weil die Wurzeln von Ibn Mas'ud in Irak sind. Taib, Nummer 2. Ist Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, der Cousin des Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und dieser war in Mekka. Taib, Nummer 3 ist Aisha radiallahu anha. Taib, und Aisha war aus Al-Medina. Nummer 4. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, auch aus Al-Medina. Nummer 5. Zayd ibn Thabit radiallahu anhu aus Medina. Taib. Sechstens. Ali radiallahu anhu aus Kufa, Irak. Weil Ali radiallahu anhu ist später nach Irak gegangen. Viele Sahaba sind nicht in Medina geblieben. Viele sind rausgegangen. Manche sind nach Scham gegangen, manche sind dorthin und manche sind dahin. Drei. Sieben und letztens. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu aus El Medina. Taib. Das war die erste Gruppe von Ibn Hazm rahimullah, die aufgezählt hat, von diesen sieben Sahaba, die viel Fatawa gegeben haben. Und ein Punkt, was ich hier an der Seite erwähne, oder? Der meiste Fiqh der Madhahib ist von diesen sieben Sahaba. Also von Hanafi, Shafi, Malik, Hanbali und so weiter, was für uns bekannt ist, ist das meiste Fiqh von diesen Sahaba. Wir kommen jetzt zu der zweiten Gruppe, die ich aufgezählt habe. Al-Mutawassitun, ich habe jetzt geschrieben Mutawassitun, aber Al-Mutawassitun, die Mittleren. Ja, die Mittleren, die Sahaba, die nicht so viel Fatawas gegeben haben oder von denen, die nicht so bekannt sind für Fatawas. Okay. Erste Nummer 1, Abu Huraira. Abu Huraira radiallahu anhu war der Sahabi, der am meisten Hadithe überliefert hat über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Nummer 2, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, von ihm ist bekannt, dass er der beste Sahabi war und dementsprechend auch das meiste Wissen hatte. Aber er hatte wegen seiner Khilafa, als er Khalifa war, hatte er viel zu tun wegen den Murtadin, also wegen der Bekämpfung der Abtrünnigen. Na, und die dritte Gruppe, die hatte ich mit meinem Lehrer nicht gemacht, aber inshallah. Deswegen gehen wir jetzt weiter zum nächsten Punkt. So, also wir haben die Aufzählung von Ibn Hazm rahimullah. Jetzt nehmen wir auch noch eine andere Aufzählung von anderen Gelehrten. So, wir fangen an mit der Aufzählung von Masruq ibn Ajda, Rahimullah. Er war ein Tabi'i, das heißt, er war von der Generation nach des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. So, den zweiten, den er aufzählte, war Ali aus Kufa, wie wir vorhin gelernt haben. Drittens, Ibn Mas'ud So, Nummer 4 ist Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal, radiallahu anhu, war aus Jemen. Jemen. Nummer 5, Abu Darda aus Scham. Und Zaid bin Thabit aus Medina. Jeder der Madhab spiegelt sozusagen einen der Sahaba wider. Aber nicht alles in den Fiqh ist auch Sahih. Aber ein Anfänger kann nicht zwischen Sahih und Da'if unterscheiden, meistens. طيب. Jetzt machen wir inshallah eine Tabelle über die Geschichte des Fiqh oder die Geschichte des der Madhahib sozusagen. Wir erwähnen erstmal die aus Medina inshallah. Also der Fiqh von Ibn Umar und Zaid bin Thabit, also bin oder Ibn ist dasselbe. Bin und Ibn ist dasselbe. Ihr Fiqh war in Medina. Also haben die Leute diese beiden gefragt in Medina, wenn sie eine Frage hatten, eine islamische. Und sie hatten zwei bekannte Schüler. Das war Nafi' und Salim. Also das mache ich dann so in Rot. Das sind die Blauen, sind die Sahaba-Lehrer sozusagen. Jetzt kommen die Roten, die Schüler sozusagen. So. So. Die Schüler von denen sind Nafi und Salim, Rahimahumullah. Das sind zwei Tabi'im. Okay, also die Generation nach den Sahaba. Und Nafi' ist der befreite Sklave von Ibn Amr und Salim auch. Also sind beide Sklaven, die Ibn Amr befreit hat und die große islamische Gelehrte geworden sind. Und man sieht, dass der Dunya-Rang eines Menschen unerheblich ist. Das waren Sklaven, aber trotzdem haben sie so eine hohe Stellung in der Umma. Und das sehen wir jetzt auch beim nächsten Punkt sozusagen. Weil, wer war der Schüler von ihnen? War Imam Malik, rahimullah. Imam Malik, rahimullah, war der Schüler von diesen beiden. Oder von einem von beiden, weiß nicht genau, aber auf jeden Fall von einem von diesen beiden. Das heißt, der Fiqh von Imam Malik spiegelt den Fiqh von Ibn Umar und Zayd bin Thabit radiallahu anhuma da und er ähnelt ja dem Fiqh von Medina und Imam Malik. Na, dann kommen wir zu den nächsten beiden. Das ist So, Ali ibn Abi Talib und Abdullah ibn Mas'ud anhuma, waren in Kufa, also im Irak. Und die bekanntesten Schüler waren wer? Diese Kette ist ein bisschen länger. Aber ich zeige sie offen schon. So. Schüler von Abdullah ibn Mas'ud und Ali, die bekanntesten waren Alqama. Und der Schüler von Alqama ist Ibrahim al-Nakhai. Der Schüler oder von ihm ist Hamad ibn Sulaiman. Und der Schüler von Hamad ibn Sulaiman ist Abu Hanifa, rahimullah. Der Fiqh von Ibrahim, von Abu Hanifa, beziehungsweise der Manhaj, die Methodik, ähnelt sehr stark dem von Ibrahim al-Nakhai. Das heißt, die Hanafiya ähnelt dem Fiqh Verständnis oder den Fatawas im Fiqh von Ali und Ibn Mas'ud radiallahu anhu. طيب ich hoffe der Platz reicht dann schon. Der nächste ist Ibn Abbas radiallahu anhu. Anhuma, weil sein Vater war auch Muslim. Und der Schüler von ihm war طيب ابن عباس war der Lehrer von Sufyan ibn Uyayna und Imam al-Shafi'i rahimullah lernte unter anderem bei Sufyan ibn Uyayna und Sufyan, Imam al-Shafi'i rahimullah lernte aber auch noch von anderen. Er lernte auch, also die hatten meistens hunderte von Lehrern, aber wir zählen hier so eine kurze Auflistung auf, inshallah, um denen die Chronik des Madhahib zu zeigen. Auf jeden Fall, Imam al-Shafi'i lernte auch von Imam Malik. Wie kann ich das so darstellen? Imam Malik. Ich mache das so, inshallah. So. Also Imam al-Shafi'i rahimullah lernte unter anderem von Imam Malik. Wer war der erste der Madhahib von denen? Also wer war der erste? Der erste war Abu Hanifa, dann Imam Malik, dann Imam al-Shafi'i und dann Imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Und Imam Malik lernte auch von Abu Yusuf. Abu Yusuf ist ein Gefährte von Abu Hanifa. Also ich schreibe das Abu Yusuf. Schreibe ich mal so. Also, aber ich sage nicht, dass Abu Yusuf von Ibn Abbas gelernt hat, aber es geht da, weil ich habe ja die Kette dort unterbrochen. Man sieht ja, hier ist keine Verbindung. Okay? Es geht bei Abu Yusuf nur um Imam al-Shafi'i rahimahullah. Abu Yusuf war ein Gefährte von Abu Hanifa. Er lernte auch mit Abu Hanifa zusammen, rahimahullah. Was sehen wir hier? Dass Imam al-Shafi'i den Fiqh unter anderem von Imam Malik gelernt hat. Das heißt, er hatte Einblick in das Fiqh von dem Malik hier. Und Einblick in das Fiqh der Hanafiya. So. Und Imam Ahmed, rahimullah, kann man sagen, war der glücklichste von denen, weil er lernte von allen anderen drei Madhahib. Bei Imam Ahmed erwähnen wir kurz. So, Imam Ahmed rahimullah lernte von Imam al-Shafi'i unter anderem und auch von Ahlul Ra'i. Ahlul Ra'i, sowas wie Ahlul Qiyas. Qiyas ist, Qiyas ist, wie sagt man auf Deutsch? Auf Deutsch weiß ich nicht, wie man das sagt. Auf jeden Fall, zum Beispiel, man hat Zigarette. Zigarette wird nicht im Koran und Sunna namentlich verboten. Aber dann schaut man die Realität der Zigarette und merkt, dass sie schädlich ist. طيب. Und danach nimmt man ein Hadith, La dirara wa la dirar, von Rasulullah, ich glaube, das war ein Tirmidhi. Kein Schaden darf man zufügen und an sich selber darf man keinen Schaden erleiden, sozusagen. Und da die Zigarette Schaden bringt an dich und deine Umgebung, ist der Ille, der Grund des Verbotes, der Schaden. Das heißt, man macht hier Qiyas und bezieht das eine Urteil, dieser Hadith, auf diese Realität. Ich hoffe, das war schon so verständlich. Und, Also wir haben hier gesehen, Imam Ahmed rahimahullah hat unter anderem von Imam Shafi'i gelernt. Und Imam Shafi'i hat von Imam Malik und von Abu Yusuf. Das heißt, Imam Ahmed hatte einen Blick in an anderen drei Madhahib. Und wir beenden hier inshallah. Allah weiß es am besten. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.